Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi. Jetzt treffen wir uns hier im Mumble Krähennest, um Werbung für die Eubicon zu machen. Und ich kann nur jedem raten, einfach zu erscheinen, denn unter anderem der Piratos Muck, auch bekannt als Tobias Deiters, wird euch beibringen, wie man aus nichts Geld macht. Denn das hat er schon mal so schön erklärt. Die Banken haben das so gut drauf. Damit möchte ich auch gleich das Wort geben. Und das erste Stichwort Geldordnung und die weiteren Slots, die ihr gebucht habt, berichte doch mal. Ja, also fand ich sehr lustig, dass du denkst, dass ich aus nichts Geld machen könnte. Glaubst das habe ich dass von dir gelernt. Aber glaubst du, dass ich hier dann noch sitzen würde? Also so ganz so einfach ist es ja nicht, aber nichtsdestotrotz ja. Die Eubicon wird auch dazu genutzt von uns, natürlich Wissen zu vermitteln, und das ist sicherlich auch attraktiv für die Leute, die sich mal so ein bisschen einbringen wollen. Wir werden die Finanzkrise thematisieren. Auch dort werden wir eine Vogelperspektive zeigen, um auch die ganzen Zusammenhänge mal zu erklären, weil viele dieser Krisenherde, die wir erleben, gehören irgendwie zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird ganz spannend für die Leute, das irgendwie ein bisschen näher gebracht zu kriegen. Dazu gehört ja auch das Stichwort Schuldenbremse. Richtig, das wird ein Schwerpunkt, den wahrscheinlich ich sogar belegen werde in einem Slot. Ich werde diese Schuldenbremse mal thematisieren und mal von einer anderen Seite beleuchten, denn wie so oft hat die Welt zwei Seiten der Medaille, und wer sich eine Schuldenbremse vorstellt, das klingt zwar toll, aber die fatalen Folgen muss man sich halt auch bewusst sein. Ja, und das wird auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt, den wir haben werden. Das Stichwort Finanzmarktregulierung, passt das denn auch mit auf die Eubicon? Na klar, das ist zwar jetzt eine Etage höher noch, also sage ich mal, wir hauen den Banken auf die Finger und gucken, dass da nicht so viel Schindluder getrieben wird, um sie dann nicht wieder zu retten. Das ist dann schon, sage ich mal, eine etwas tiefer gehende Punkt, den wir da haben. Aber da haben wir auch ganz gute Vorschläge, wie man den Banken Einhalt gebieten kann, damit die nicht in Zukunft machen, was sie wollen, und wir sie dann wieder retten müssen. Ja, Jill, der Nico Kern, das ist ja so ein Kerl, der da im Landtag für die Piraten in Nordrhein-Westfalen rumhüpft. Ja, hätte ich so nicht formuliert, aber der ist auf jeden Fall im Landtag, das stimmt. Ganz genau. Der ist auch da? Der ist auf jeden Fall da. Der ist, bietet auch was an. Also Nico hat mit angestoßen, dass wir statt immer der Tagespolitik hinterher zu hecheln, einfach uns angucken, was sich die EU vorhat, sich vorzunehmen in der kommenden Zeit, und schon mal proaktiv Positionen dazu entwickeln. Das ist ein Europa Sixpack nach 6 Themenfelder, und das wird auch ein Slot belegen. Also quasi, also jemand aus dem Landtag, ein gewählter Vertreter der Piratenfraktion, der auch in den Europaausschüssen sitzt im Landtag, wird über seinen 6-Punkten-Plan zu Europa für die Piraten sprechen. Okay, und da die Piraten weit weg von dem sind, was die FDP immer so vorhat, habe ich hier noch das Stichwort soziales Europa stehen. Was bedeutet das und was haben wir da auf der Eubicon zu erwarten? Da ist zu erwarten ein Slot, der gemeinsam von Küppi, Thomas Küppers, und Thomas Gerwert aus der AG Europa, also quasi einer von den Sozialpiraten und einer aus der AG Europa, belegen gemeinsam ein Slot, um eben über das Thema soziales Europa zu sprechen. Ja, ich habe ja das Gefühl, ihr habt ein bisschen gearbeitet, damit die Eubicon ein voller Erfolg wird. Und wenn ich aber eigentlich so mehr mit sozialen Themen beschäftigt bin oder mit Bildung, warum sollte ich zur Eubicon kommen? Weil es da, wie gesagt, also abgesehen davon noch andere Sachen. Also es kommen auch einige der Sozialpiraten dazu. Also im Programm steht auch das Thema Recht auf Arbeit zum Beispiel. Und ich meine, da kann Piratos wahrscheinlich mir beipflichten. Ich meine, sobald wir zum Beispiel solche Sachen wie Steuern anfassen, sind wir sehr schnell beim Sozialen. Ja, darauf richtig. Bitte, Tobias. Ja, ich wollte eigentlich auch in die gleiche Kerbe schlagen. Im Endeffekt, das aus meiner Sicht Tolle an dieser Eubicon wird, dass es nicht nur Programmarbeit wird, es wird auch Zusammenhänge werden versucht zu erklären, damit die Leute, die kommen, auch ein Gefühl dafür kriegen, dass wir hier diese Anträge auch, dass sie auch einen Hintergrund haben. Und ja, also ich denke, es wird so eine Mischung aus Programmarbeit für das Wahlprogramm und einem ja, Wissenszuwachs, den man sich dort aneignen kann. Und ja, ich finde, das ist schon relativ einladend, und ich hoffe, dass genug kommen und mitmachen. Ja, dann weise ich nochmal darauf hin, auch wenn ihr das in den Shownotes natürlich finden werdet und auch diese etwas bekannte Suchmaschine wird euch dabei helfen, alle Daten zu Eubicon sofort aus dem Piraten-Wiki rauszufischen. Denn das Piraten-Wiki ist ja bekanntermaßen die beste Stelle, um geheime Dinge zu verstecken. Deswegen nutzt die große Suchmaschine, gebt Eubicon ein, dann landet ihr da. Oder nehmt die Shownotes, wo wir natürlich auch alles verlinken werden. Jetzt am Wochenende von Freitag, stimmt gar nicht, von Samstag bis Sonntag findet die Eubicon statt in Frankfurt. Im Gewerkschaftshaus heißt es, glaube ich. Und noch ein kleiner Tipp, wer bei dieser ominösen Suchmaschine sucht, sollte bitte zweite Eubicon eingeben. Sonst landet er zum Teil auf der ersten Eubicon-Seite und wundert sich, warum die in der Zeitmaschine zurückgerutscht ist. Ne? Also genau. Die zweite, nach der zweiten Eubicon suchen in Frankfurt. Eubicon 2013. Das ist genau der Punkt. Wir haben uns ja alle schon gesehen. Nee, Tobias, du warst, glaube ich, nicht da auf der letzten Eubicon. Das war eine tolle Veranstaltung. Ich wünsche euch, dass die Eubicon in Frankfurt mindestens genauso ein Erfolg wird. Und ich glaube, das tut uns Piraten, abgesehen von dem, dass wir gerne arbeiten, auch ganz gut, uns alle persönlich da wieder mal zu treffen, dass wir uns ein wenig unterhalten können. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Okay, vielen Dank euch beiden. Bis dann. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Danke. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.